Hast du es vergessen? Alles ist die Sekte. Die zwei Jungs, an die deine Frau denkt, wenn ihr bumst. Die zwei, die das Totenkopfmikrofon auf dem Unterarm tragen. Die zwei, die sich immer zusammen durchs Leben schlagen. Du kennst die zwei. Sie sind immer high. Aber du darfst nicht ziehen. Fick dich. Agro Berlin. Was weißt du schon vom Star-Sein? Durchboxen, hart sein. Ich stech dir jetzt den Rücken und du täubest da mein Sparschwein. Ich bin im Ghetto so wie Telecafé. Und was hier abläuft in den Straßen, muss nicht jeder verstehen. Ich sag nur Mund zu, Neider können nur meckern und meckern. Ich bin im Kuhdorf, überfalle Rapper wie Schlecker. Ihr seid nur faule Schweine, werdet immer fetter und fetter. Das hier ist Kraftsport und ich pumpe Kilo wie Zentner. Ich bin ein Gangster für die ganzen Rapper da draußen. Ich bin so busy, denn die Geschäfte, die laufen und deine laufen weg. Das hier ist Krieg. Ich trage ein Abzeichen. Ich bin so hübsch, dass eure Bitches mich abzeichnen. Das ist Berlin, wo jeder jeden zweiten hasst. Wo jeder sagt, das hier ist meine Stadt. Doch es ist meine Stadt, du bist kein MC. Nenn mich Mr. Berlin. Dich zu dissen ist es schwer, boah, ich piss auf den Beat. Was geht mit euch? Alle MCs sind schwul in Deutschland. Was geht mit euch? Alle MCs sind schwul in Deutschland. Was geht mit euch? Alle MCs sind schwul in Deutschland. Was geht mit euch? Alle MCs sind schwul in Deutschland. Da wo ich herkomme, sind die Leute ein bisschen anders. Kommst und sag die Wahrheit, dass du nur vor Alper Angst hast. Ich bin dein Täter, du Opfer, bist wie ein Köter. Komm einen Schritt vor, trau dich und guck in meine 9mm. Du hast dein Album draußen und verdienst nur ein paar Cent. Ich hab kein Album draußen, trotzdem hab ich noch mehr Fans. Du bist beim Major, doch dein Band ist nicht mal vollgetankt. Mit meinem ersten Track, den ich gemacht hab, bin ich Gold gegangen. Was willst du mir erzählen, Junge, dass du ein Gangster bist? Der jeden Tag so möchte gern an seinem Fenster kifft, du Kürbiskopf. Komm, ich zeig dir, wie man in meinem Viertel boxt. Und das hier ist dein Untergang, kapier, jetzt ist der Pöke Boss. Deswegen halt die Fresse, keiner von euch lässt die Sekte. Wollehof, rauch ne Bonk für uns. Spinne, rauch ne Bonk für uns. Carola Schiff, rauch ne Bonk für uns. Hof 69, rauch ne Bonk für uns. Müllberg, rauch ne Bonk für uns. Rubens Leute, rauch ne Bonk für uns. S35, rauch ne Bonk für uns. Alle Leute im MV raucht eine Bonk für uns. Im Untergrund da unten ist nur meine Crew die Beste. Du fragst dich, was ist los, und ich sag dir, das ist los. Von mir aus könnt ihr alle kommen, Alpa hebt jetzt die Waffe hoch. Was geht mit euch? Alle MCs sind schwul in Deutschland. Was geht mit euch? Alle MCs sind schwul in Deutschland. Was geht mit euch? Alle MCs sind schwul in Deutschland. Was geht mit euch? Alle MCs sind schwul in Deutschland. Die Sache war geregelt, du hast mir die Hand gegeben. Du wolltest mit uns reden, ich hab auf dich eingetreten. Ich war schneller als du, schneller am Zug. Ich schiebe Welle, was nun? Was wollt ihr Penner jetzt tun? Nix, ich kann euch Kindern locker die Ärsche versohlen. Du kannst hier jederzeit deine Schelle Potsdamer Straße abholen. Das ist Air Max, du rappst nur im Birkenstock. Das ist ernst jetzt, man sagt, dass deine Platte floppt. Du kannst wissen und wissen, meckern und meckern. Jeder Diss, wenn mich trifft, macht mich nur noch besser und besser. Von Tag zu Tag nur noch härter. Ich bin Rapper, ein Proll. Sag, was die Wichser jetzt wollen. Ich bin ein Rapper mit Stolz. Ihr seid keine Konkurrenz. Deine Crew geht baden. Das hier ist nur eine Warnung. Nächstes Mal gibt's Kugelhagel. Ich bin Gangster Nummer 1 in dieser Stadt, mein Freund. Der Spiegel sagt zu dir, du wurdest von einem Spaß erzeugt. Was geht mit euch? Alle MCs sind schwul in Deutschland. Was geht mit euch? Alle MCs sind schwul in Deutschland. Was geht mit euch? Alle MCs sind schwul in Deutschland. Was geht mit euch? Alle MCs sind schwul in Deutschland.